Zugegeben, es gab in meinem Leben mehr als genug bewegende Momente. An den meisten Menschen zieht das Leben vorüber, während sie damit beschäftigt sind, grandiose Pläne zu schmieden. Überall. All die Jahre habe ich hier und dort Stücke meines Herzens gelassen. Und jetzt ist kaum noch genug davon übrig, um weiterzuleben. Doch ich zwinge mich zu lächeln. Denn ich weiß, dass mein Ehrgeiz, mein Talent bei weitem übertraf. Denn ich weiß, dass mein Ehrgeiz, mein Talent bei weitem übertraf. What would I do without your smart mind? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What would I do without your smart mind? Kicking me out.